Warum ist der Kontinent Gondwana zerbrochen? Dass die Erdoberfläche aus riesigen Platten besteht, die langsam gegeneinander verschoben werden, haben Forscher schon vor 200 Jahren geahnt. Sicher ist man sich aber erst seit 50 Jahren. Die Wissenschaftler hatten herausgefunden, dass der Boden der Ozeane unterschiedlich magnetisiert ist. In langen Streifen ändern sich auf dem Meeresboden die magnetischen Pole. Die Forscher haben jahrelang gegrübelt, woran das liegen konnte, bis sie sich daran erinnerten, dass auf der Erde alle paar Millionen Jahre Südpol und Nordpol vertauscht werden. Plötzlich konnten sie sich die unterschiedlich gepolten magnetischen Streifen erklären. Der Ozeanboden, meinten sie, ist nicht uralt, sondern er wird ständig neu hergestellt. Wie auf einem Förderband kommen die Platten aus dem Erdinneren heraus und nehmen die magnetische Polung an, die gerade herrscht. Ändern sich auf der Erde die Pole, ändern sich auch die magnetischen Verhältnisse im Meeresboden. Die Theorie der Plattentektonik war entdeckt. Eine Revolution in der Wissenschaft. So weiß man inzwischen, dass die Erde bis heute nicht fertig ist. Die kühle äußere Kruste bricht immer wieder auf. Das heiße Innere fließt aus und verschiebt die Krustenteile. Im Verlauf vieler Millionen Jahre hat die Erde auf diese Weise immer wieder ihr Aussehen verändert. Riesengroße Superkontinente entstanden und zerbrachen wieder. Dem letzten Riesenkontinent haben die Wissenschaftler einen Namen gegeben: Gondwana. Er ist vor 200 Millionen Jahren zerbrochen. Die Teile haben sich allmählich voneinander entfernt und heißen heute Afrika und Amerika. Damals gab es noch keine Menschen, die mit den Kontinenten auseinandertreiben konnten, aber es gab schon Krokodile. Ob sie sich beim Abschied zugewinkt haben? Leider oder zum Glück zerbrechen Kontinente aus menschlicher und krokodilischer Sicht sehr, sehr langsam. Man merkt nichts davon. So können wir auch nicht sehen, dass seit etlichen Millionen Jahren Afrika zerbricht. Ostafrika trennt sich von West- und Zentralafrika. Der Riss zieht sich von Norden durch das Rote Meer bis nach Äthiopien. Dort ist die Kruste schon löchrig. Findet man die ersten Basaltbrocken, die aus dem Erdinneren nach außen gedrückt wurden. Irgendwann einmal wird der Suezkanal kein Kanal mehr sein, sondern ein Meer. Um die 50 Millionen Jahre wird das aber noch dauern. Was passieren würde, wenn die Plattentektonik einmal stoppt, weil die Energie im Erdinneren aufgebraucht ist, weiß man nicht so genau. Nach 200 Millionen Jahren wären vermutlich alle Gebirge durch Wind und Wetter abgetragen. Die Erde wäre ein gleichmäßig ebenes Land, ungefähr wie Holland, würde allerdings komplett unter flachem Wasser liegen. Dass ein Planet seine Energie verlieren kann, zeigt der Mars. Dieser Planet ist erloschen. Die Vulkane auf seiner Oberfläche rauchen nicht mehr. Zum Glück gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Erde ihre Kraft verliert. Jedenfalls nicht in den nächsten 500 Millionen Jahren.